Erster Jesus begann wieder, am See zu lehren. Viele Menschen versammelten sich bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich auf dem See setzte, während die ganze Menge am Ufer stand. Zweiter, er lehrte sie vieles mit Gleichnissen und sagte ihnen dabei, Dritter, hört zu. Ein Sämann ging hinaus, um Samen zu säen. Vierter, als er säte, fiel ein Teil des Samens auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen ihn auf. Fünfter, anderer Samen fiel auf steinigen Boden, wo es nicht viel Erde gab. Er ging schnell auf, weil der Boden nicht tief war. Sechster, als die Sonne aufging, wurde er von der Sonne verbrannt und verdorrte, weil er keine tiefen Wurzeln hatte. Siebter, anderer Samen fiel zwischen Dornen. Die Dornen wuchsen und erstickten ihn, so dass er keine Frucht brachte. Achter, anderer Samen fiel auf guten Boden. Er ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30, 60 oder 100-fach. Neunter, und er sagte, wer Ohren hat zu hören, der höre. Zehnter, als er allein war, fragten ihn seine Jünger und die 12 Apostel nach den Gleichnissen. Elfter, er sagte zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, aber den anderen draußen wird alles in Gleichnissen erzählt. Zwölfter, damit sie zwar sehen, aber nichts erkennen, und zwar hören, aber nichts verstehen. So sollen sie sich nicht bekehren und ihnen soll nicht vergeben werden. 13. Und er sagte zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle anderen Gleichnisse verstehen? 14. Der Sämann sät das Wort Gottes. 15. Die Menschen am Weg sind diejenigen, bei denen das Wort gesät wird. Wenn sie es hören, kommt sofort der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. 16. Ähnlich ist es mit denen auf dem steinigen Boden, sie hören das Wort und nehmen es sofort mit Freude an. 17. Aber sie haben keine tiefen Wurzeln und halten nicht lange durch. Wenn dann Schwierigkeiten oder Verfolgung wegen des Wortes kommen, geben sie sofort auf. 18. Und andere sind wie der Samen, der unter die Dornen gesät wird, das sind diejenigen, die das Wort gehört haben. 19. Aber die Sorgen dieser Welt, die Verführung des Reichtums und andere Begierden kommen hinzu und ersticken das Wort, so dass es keine Frucht bringt. 20. Die Menschen auf dem guten Boden sind diejenigen, die das Wort hören, annehmen und Frucht bringen, 30, 60 oder 100-fach. 21. Und er sagte zu ihnen, bringt man etwa ein Licht, um es unter ein Gefäß oder unter das Bett zu stellen? Soll man es nicht vielmehr auf einen Leuchter stellen? 22. Denn nichts ist verborgen, es sei denn, um offenbar zu werden, und nichts ist geheim, es sei denn, um bekannt zu werden. 23. Wer Ohren hat zu hören, der höre. 24. Und er sagte zu ihnen, achtet darauf, was ihr hört. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch gemessen werden, und es wird euch noch hinzugefügt werden. 25. Denn wer etwas hat, dem wird mehr gegeben werden, und wer nichts hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. 26. Und er sagte, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Menschen, der Samen auf die Erde wirft. 27. Er schläft und wacht, Tag und Nacht, und der Samen keimt und wächst, ohne dass er weiß, wie es geschieht. 28. Die Erde bringt von allein Frucht hervor, zuerst den Halm, dann die Ähre und danach das volle Korn in der Ähre. 29. Wenn aber die Frucht reif ist, nimmt er sofort die Sichel, denn die Erntezeit ist gekommen. 30. Und er sprach, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, oder mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? 31. Es ist wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, der kleinste von allen Samen auf der Erde ist. 32. Doch wenn es gesät ist, wächst es und wird größer als alle anderen Pflanzen. Es bekommt so große Zweige, dass die Vögel des Himmels in seinem Schatten nisten können. 33. Mit vielen solchen Gleichnissen sprach er zu ihnen das Wort Gottes, soweit sie es verstehen konnten. 34. Ohne Gleichnisse sprach er nicht zu ihnen. Aber wenn er allein war, erklärte er seinen Jüngern alles. 35. An diesem Tag, als es Abend wurde, sagte er zu ihnen. Lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. 36. Sie schickten die Menschen weg und nahmen ihn so, wie er war, mit ins Boot. Auch andere Boote fuhren mit ihm. 37. Da kam ein starker Sturm auf, und die Wellen schlugen ins Boot, so dass es sich schon mit Wasser füllte. 38. Er aber war im hinteren Teil des Bootes und schlief auf einem Kissen. Sie weckten ihn auf und sagten zu ihm, Meister, ist es dir egal, dass wir untergehen? 39. Als er aufwachte, befahl er dem Wind und sagte zum See, Schweig! Sei still! Da legte sich der Wind, und es wurde ganz ruhig und glatt. 40. Und er sagte zu ihnen, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? 41. Sie bekamen große Angst und sagten zueinander, wer ist dieser Mann, dass sogar Wind und See ihm gehorchen?